stille Nacht, heilige Nacht. Weihnachtsgeld wird gebracht durch Herrn Rupprechts vom Lohnbüro. Schweigend geht die Belegschaft aufs Klo, zählend wie viele Krümel gnädig vom Herrn Tisch gefallen. Stille Nacht, heilige Nacht, Lichterbaum angemacht und ein liebliches Liedlein gesingt und ein Eierlikörchen getrinkt und die Kinder geprügelt, bis sie hübsch andächtig sind. Gute Nacht, peinliche Nacht, Fernsehspiel ausgemacht und im Magen ein flaues Gefühl, weil die Liebe nicht hochkommen will. Noch zwei Nächte zum Schlafen, dann wieder in Betrieb. Wilde Nacht, streikende Nacht, eines Tages nicht ganz satt, pfeifen wir auf die Gnade des Herrn, übernehmen mal wir den Konzern und die Führung im Staate, das wird ein Weihnachtsfest.